Traum geweinet. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweinet. Mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitterlich. Im Traum geweinet, mir träumte, du wärst mir noch gut. Ich wachte